Kundgabe 1849. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.03.1941. Geheiligt werde dein Name. Geheiliget werde dein Name. Das sollt ihr in tiefer Andacht aussprechen und euch jeden Tag vor Augen halten, wie überwältigend die Liebe dessen ist, der euch das Leben gab, und wie sein Geist in euch ist, so ihr mit ihm verbunden seid. Ihr sollt zu ihm beten, mit ihm sprechen in tiefster Gläubigkeit. Ihr sollt bekennen diesen Glauben an ihn, indem ihr seinen Namen nennt, ihn rufet im Gebet, ihn lobet und preiset und ihm Dank saget, ohne Unterlass. Und so ihr seinen Namen aussprecht, sollt ihr euch bewusst sein, dass ihr mit dem höchsten und vollkommensten Wesen sprecht, dem ihr in tiefster Verehrung euch nahen sollt, um seine Liebe und Gnade bittend. Und so euch bewusst wird, wie klein und winzig ihr seid ihm gegenüber, so ihr in stiller Ehrfurcht zu ihm eure Augen erhebt und euch ihm nun anvertraut, so werdet ihr in tiefster Innigkeit seinen Namen aussprechen. Er wird für euch das Heiligste bedeuten, und demütig werdet ihr eure Knie vor ihm beugen. Denn der Herr will, dass ihr auch seines Namens Erwähnung tut. Er will, dass ihr der Welt gegenüber ihn bekennt. Es genügt nicht, so ihr ihn nur im Herzen anerkennt und nur still für euch mit ihm in Verbindung tretet. Es soll offen vor aller Welt bekannt werden, dass ihr ihm angehören wollt. Gläubig und mutig sollt ihr seinen geheiligten Namen aussprechen. Eure Liebe zu ihm bekennen und standhalten, allen Versuchungen von außen, ihn zu verleugnen. Das Aussprechen des göttlichen Namens ist überaus segensreich, denn sein Name birgt Kraft in sich. Und ein jeder kann sich diese Kraft aneignen, sofern er sich ihm anvertraut und voller Inbrunst seinen Namen nennt, indem er innig betet: Geheiligt werde dein Name. Amen.